WDR 5. Neugier genügt. Hätte Gott nicht allem, was er erschaffen hat, eine Ordnung gegeben, würden wir heute in einem großen Chaos leben. Stellen Sie sich vor, die Schwerkraft wäre nur manchmal da. Das Werkzeug würde irgendwo herumfliegen. Oder die Sonne würde scheinen, wenn sie will. Ein etwas unkonventioneller Werbespot, aber eine umso bekanntere Botschaft. Ordnung halte, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Ordnung ist das halbe Leben, sagt der Volksmund, der Deutsche. Ordnung ist, wenn alles in den Regalen liegt und ich von meiner Mama keine Motze bekomme, weil alles unordentlich ist. So wie der 11-jährige Milan haben wir das alle von klein auf gelernt. Ordnung ist das halbe Leben. Mindestens. Ordnung brauchen wir. Wer keine Ordnung hält, bekommt Ärger und versinkt im Chaos. Aber ist das eigentlich so schlimm? Inzwischen wird das Chaos ja sogar da propagiert, wo die Welt noch in Ordnung ist. Im Musikantenstadel. Ist ein bisschen Unordnung nicht auch Teil des halben Lebens? Ist der Ordnungswahn übertrieben? Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Aber es ist eigentlich auch nützlich. Es ist wichtig, unordentlich zu sein, aber dafür muss man auch wissen, wie Ordnung ist. Wie also ist Ordnung und wo ist sie? Manchmal, so scheint es jedenfalls, gerade da, wo sie am wenigsten zu erkennen ist. Aber bevor das hier zu sehr durcheinander geht, ist schon in Ordnung. Erstens, natürliche Ordnung. Heilge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche frei und leicht und freudig bindet, die der Städtebau begründet, die herein von den Gefilden rief den ungesellgen Wilden, eintrat in der Menschen Hütten, sie gewöhnt zu sanften Sitten und das Teuerste der Bande wob den Trieb zum Vaterlande. In seinem Lied von der Glocke lässt Friedrich Schiller wenig Zweifel. Ordnung macht den Menschen zum Menschen. Ordnung, das ist Zivilisation, das ist die Zähmung des wilden, willkürlichen Naturzustands. Schmeichelhaft für uns Menschen, aber ob die Natur Schiller da zustimmen würde? Wenn man sich die Bienen in einem Schaukasten anschaut, meint man, dass sie alle orientierungslos durcheinander laufen. Sieht aber nur so aus. Ein Bienenstock gilt nur auf den ersten Blick als Synonym für Wirrwarr, Chaos, Durcheinander. Denn das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Manfred Gimler ist Imker. Von wildem Gewusel bleibt nicht viel übrig, wenn er die Systematik des generalstabsmäßig durchgeordneten Bienenstaats erläutert. Im Bienenvolk kann man nur von einer ganz außerordentlichen Ordnung ausgehen. Jede Biene hat ihre Aufgabe, beginnend vom Schlupf der Jungbiene bis hin zum letzten Lebenstag. Maximal 40 Tage lebt eine Sommerbiene. Und von diesen 40 Tagen sind 20 Tage Innendienst. Und ganz strikt aufgeteilt vom ersten bis zum dritten Tag Putzdienst, vom dritten Tag bis zum zehnten Tag Ammendienst, vom zehnten bis zum 14. Tag Baudienst. Scheint, als wäre Ordnung bei den Bienen nicht nur das halbe Leben, sondern das Ganze. Aber nur mal angenommen, eine Biene erfasst doch die Lust aufs Chaos. Dass eine Biene aus diesem Rhythmus ausschert, ist weder wahrzunehmen und normalerweise auch nicht möglich. Wenn also Chaos in ein Bienenvolk eintreten würde, dann liegt sicherlich ein Behandlungs- oder Bearbeitungsfehler des Imkers vor. Und was heißt das für die Menschen? Ist Chaos bei Ihnen nur ein Systemfehler? Zweitens, krankhaftes Chaos. Wenn es nach der großen Zahl der Buchratgeber zu Ordnung und Unordnung geht, brauchen anscheinend viele Menschen praktische Unterstützung. Clear up your life. 10 Wege für Frauen, ihr Leben zu entrümpeln. Nie wieder Chaos. So bekommen Sie Ihren Haushalt in den Griff. Wie uns Aufräumen und Entrümpeln glücklich macht. 7 Tage für ein aufgeräumtes Leben. Das kreative Mitmachheft. Magic Cleaning. Wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben. Braucht jede Seele eine aufgeräumte Wohnung? Es gibt Menschen, die kommen im Chaos gut zurecht und die können sich trotzdem noch ordnen, weil die innerliche Ordnung noch stimmt. Es gibt aber auch Menschen, die schaffen das nicht. Nieder waren Drehverschlüsse, Dosenöffner, Urlaubsgrüße, Zeitungen von vor Jahr und Tag, wer die heute noch lesen mag. Stifte in fast allen Farben, eingeweckte Küchenschaben, abgetrennte Etiketten und benutzte Servietten. Die Frage ist immer, wie viel Ordnung man persönlich benötigt. Und da gibt es eine riesen Variationsbreite. Hans-Joachim Timm ist erster Oberarzt an der Klinik des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe in Dortmund. Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie kommt er dort ins Spiel, wo entweder zu viel oder zu wenig Ordnung im Leben ist. Nur, wo beginnt dieser Punkt? Nicht jedes Symptom bedeutet gleich psychisch krank. Das ist also ganz wichtig dabei. Insofern fängt die Krankheit dort an, wo die Menschen leiden. Meine Tante Tessie ist ein Messi, sammelsüchtige arme Tante Tessie. Heute Morgen zum Beispiel ist eine Frau, hat einen Ordnungsraum genutzt, die hatte dann gesagt, boah, ich arbeite seit Wochen nicht mehr am Briefkasten und irgendwie zu Hause kriege ich das nicht hin, diese Post zu öffnen. Ich komme hierher, mache mir eine Tasse Tee, eine Tasse Kaffee und setze mich in den Raum und mache meine Post auf und bearbeite ihn. Dafür gibt es in Berlin den Ordnungsraum. Messis können hier einmal in der Woche hinkommen, um ihre Probleme in einer sortierten Umgebung anzugehen. Gegründet hat diesen Ordnungsraum der Verein Freiraum. Er organisiert für Menschen, die vom Chaos überwältigt werden, die Unterstützung von Messi-Helfern wie Andrea Hüttinger und Jürgen Bernsen. Nicht nur im Ordnungsraum, auch zu Hause. In erster Linie gehe ich in den Haushalten rein und räume mit auf und mit den Betroffenen halt. Die Wohnung strukturieren, sortieren, reden, beim Aufräumen Probleme besprechen. Das hat ja einen Grund, warum es so aussieht. Also kaum ein Mensch lebt gerne so in einer überfüllten Wohnung. Aber warum jemand zum Messi wird, warum er anfängt, zwanghaft Gegenstände zu horten, Krimskrams, sogar Müll, darauf hat die Wissenschaft keine eindeutige Antwort. Ein einheitliches Messi-Syndrom als Diagnose gibt es nicht. Sicher ist, die Symptome tauchen oft im Zusammenhang mit verschiedenen Krankheiten oder psychischen Störungen auf. Man sieht ja das Vermüllungssyndrom, das Messi-Syndrom bei Depressiven. Man sieht es bei schizophren erkrankten Menschen. Man sieht es bei manischen Patienten. Also es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, übrigens auch bei Alterserkrankungen. Bei Alzheimer-Patienten sieht man, dass es zu einer Verwahrlosung, zu einer Vermüllung der Wohnung kommen kann. Und dann ist da natürlich noch das umgekehrte Phänomen, das die ehrenamtlichen Messi-Helfer von Freiraum beobachten. Auch das Chaos kann krank machen und Depressionen auslösen. Und da, wo ein Stück Ordnung in die Wohnung einkehrt, beobachten Jürgen Bernsen und Andrea Hüttinger oft, wie auch der Mensch sich damit verändert. Das ist ganz toll, also weil wir sehen einfach, wie der Mensch sich mitentwickelt. Wie soll ich das sagen? Die Wohnung bekommt mehr Luft, mehr Freiheit und die betroffene Person einfach auch. Andererseits kann die Ordnung extreme Blüten treiben, erklärt Psychiater Hans-Joachim Timm. Es gibt welche, die eher in die andere Richtung ausschlagen, also mehr in das Zwanghafte gehen und sehen, dass sie sich also ganz klar sortieren müssen und der Schreibtisch immer ordentlich aufgeräumt ist und alle Bleistifte und Kugelschreiber nach Norden ausgerichtet sind. Das wäre das andere Extrem. Und auch das kann krankhaft sein, auf unterschiedliche Art. Die Zwangskranken, die empfinden das immer als persönlichkeitsfremd. Die sagen, das bin ich eigentlich gar nicht. Während die Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, die sagen, nee, so bin ich, das ist okay. Ne? Kugelschreiber immer nach Norden, das ist in Ordnung. Da leidet auch niemand drunter. Allerdings, nicht jeder Spleen ist gleich eine Krankheit. Wir haben das ja auch. Also wenn ich in Urlaub fahre, dann denke ich immer noch mal drüber nach, ob der Herd wirklich aus ist. Das haben ganz viele Menschen und insofern ist das durchaus auch in Ordnung, dass wir solche Symptome an uns merken. Manchmal helfen die ja, ne? Stellen sich mal vor, der Herd wäre wirklich an. Ja. Die innere Ordnung kann helfen. Und die äußere? Die lässt uns in Deutschland oft sowieso keine Wahl. Drittens, Ordnung. Ein national bedingter Zustand? Gartenordnung, herausgegeben von der Stadt Köln und dem Kreisverband Kölner Gartenfreunde e.V., § 7, Abschnitt 2.1. Die Laube darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein. Ein Dachüberstand bis maximal 100 cm wird für die Laube an einer Seite als Regenschutz zusätzlich genehmigt. Den Deutschen wird ein fast erotisches Verhältnis zur Ordnung nachgesagt. Das Land der Mülltrennung, der Mittagsruhe und natürlich das der Schrebergärten. Die Laube darf folgende Höhe nicht überschreiten. Die Maße gelten ab Estrich-Oberkante. Die Estrich-Oberkante darf bis maximal 0,25 Meter über dem Erdboden liegen. Das verstehe ich jetzt gerade mal überhaupt nicht, dass die anderen uns nicht mögen. Weil ich, wenn ich im Ausland bin, habe immer versucht, auch Vorbild zu sein für die anderen Nationen, die wo nicht so weit sind wie ich. Ordnung halte, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Aber sind die Deutschen wirklich so schlimm, wie der Kabarettist Frank Markus Barwasser alias Erwin Pelzig es hier nahelegt? Also ich meine zum Beispiel auf den Campingplatz der Uni an der Loire. Ja, das habe ich doch in guter Absicht getan, dass ich gesagt habe, ich kümmere mich jetzt einmal ein wenig um Ordnung und Sauberkeit in die Duschkabine. Da haben doch alle von profitiert, von meinem Engagement. Gerade, dass ich diesen Holländern klar gemacht habe, sie können nicht einfach duschen, wann sie wollen. Und schon gar nicht ohne Schleppli. Ordnung halte, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Was mich zum ersten Mal hier in Deutschland überrascht hat, ist, dass auf der Straße kann man Leuten, die wie Polizisten aussehen, die zum Ordnungsamt gehören. Das gibt es zum Beispiel in Mexiko nicht. Yautzin Botello berichtet als Deutschland-Korrespondent für mexikanische Medien. Wer ihn hier in einem hippen, chaotischen Berliner Café fragt, welche Rolle Ordnung in Deutschland spielt, dem sagt er, na klar, eine große. Und in Deutschland, ich glaube, das ist so ein Hauptgrund, warum die Gesellschaft funktioniert und warum eine Stadt überhaupt funktioniert. Die Leute respektieren die Regeln, die halten sich immer an die Regeln, wenn das in Mexiko nicht passiert. Der Straßenverkehr ist dann nur das offensichtlichste Beispiel. Allein, dass Straßenhändler im Stau zwischen hupenden Autos Essen verkaufen, wie in Mexico City, würde ein deutsches Ordnungsamt wohl kaum genehmigen. Wenn man in Mexiko wohnt und fahren muss, man muss einen eigenen Weg finden. Es gibt rotes Licht an der Straße und die Leute halten sich eigentlich nicht. Das passiert, ich glaube, also wie gesagt, in vielen Bereichen deines Lebens dort. Also in einer Institution, in einem Amt. Die Leute sind nicht auf den anderen aufmerksam. Ordnung heißt für Yautzin Botello also auch Rücksicht nehmen. Ordnung ist das halbe Leben, sagt der Volksmund, der Deutsche. Ordnung muss sein, Ordnung hilft Haushalten, Ordnung erhält die Welt. Ordnung hat Gott lieb. Eins verschweigt der Journalist Peter Zudeck in seiner Kolumne allerdings. Die Deutschen sind nicht die einzigen, die die Ordnung sprichwörtlich beschäftigt. Cleanliness is next to godliness. Für die Briten kommt Sauberkeit gleich nach der Göttlichkeit. Renda lelke mindenek. Für die Ungarn ist Ordnung die Seele von allem. No vulguis commensar la casa per la tuelada. Und die Katalanen warnen, dass ein Haus nicht vom Dach ausgebaut werden kann. Also, wann sind ausgerechnet die Deutschen zu Ordnungsfanatikern geworden? Und mal ehrlich, ist da nicht auch viel Klischee dabei? Abschnitt 2.7.4 Planschbecken. Der Bau und das Aufstellen von Schwimmbeckenanlagen jeder Größenordnung und Ausführung sind nicht gestattet. Bestehende Schwimmbecken haben keinen Bestandsschutz und sind zu beseitigen. Ein handelsübliches Planschbecken bis maximal 3,5 Meter Durchmesser bzw. 10 Quadratmeter und einer Höhe von maximal 80 cm kann ohne Antrag und Erlaubnis aufgestellt werden. Das Aufstellen ist nur im Zeitraum vom 1.5. bis 30.9. eines jeden Jahres gestattet. Na gut. Irgendwas scheint dran zu sein. Also ich würde schon sagen, dass es mit den ordnungsliebenden Deutschen schon auf eine bestimmte Art und Weise berechtigt ist. Aber es ist eben keine natürliche Eigenschaft. Also es hat natürlich immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, die Deutschen sind per se irgendwie ordentlich. Dabei, sagt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Lutz Budras, war Deutschland nicht immer das Land der zentimetergenauen Planschbeckenplanung. Wenn man sich das in der frühen Neuzeit anguckt, ist das Bild, was man dann von der Deutschland hat, ziemlich genau gegenteilig. Da gelten die Deutschen als schlafmützig, korrupt, verschlafen, völlig unordentlich. Aber ist das halbe Leben, das liegt halb bei uns so drin? Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat das Leben Sinn. Bis zur Entdeckung der Dampfmaschine. Überspitzt ausgedrückt. Aber die Industrialisierung ist für den Wissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum tatsächlich ein gewaltiger Ordnungsfaktor. Der Unternehmer muss sich darauf verlassen können, dass die Arbeiter morgens um 8 oder morgens um 6 irgendwo sind und dann kontinuierlich einige Stunden durcharbeiten. Deswegen ist Ordnung immer sowas wie ein Zeichen für eine industrialisierte Gesellschaft, weil eine Industrie braucht Ordnung, um eben die Verwertung der Arbeit möglichst zu optimieren. Aber was ist mit dem Militär? Heißt es nicht immer, dieser deutsche Drill sei vor allem unter der preußischen Pickelhaube entstanden? Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass es sowas gegeben hat. Aber auch, das ist auch nicht spezifisch für die deutschen Armeen. Das gibt es in anderen Armeen auch. Auch wenn das Militärische den Alltag im Kaiserreich schon deutlich geprägt hat, von hier aus aber eine stramme historische Linie ganz nach rechts zu ziehen, Richtung Nationalsozialismus, das wäre zu leicht. Also das Dritte Reich ist eigentlich eher unordentlich. Wie bitte? Ausgerechnet dieser pervertierte Inbegriff von Disziplin, von Zucht, von Gehorsam? Diese Idee, dass der Nationalsozialismus in irgendeiner Weise so ein durchorganisierter Führerstaat gewesen ist, stimmt nicht. Also es gab an allen Ecken und Enden irgendwelche Haufen, die sich gegeneinander bekriegt haben. Also es war keine Pyramide, die von unten nach oben reichte, sondern ganz das ganze Gegenteil, es war ein Kampf aller gegen alle. Viertens, die andere Hälfte. Die andere Hälfte, das sind die Bereiche, wo dem Chaos freie Hand gegeben wird. Da, wo Neues entstehen soll. In der Kunst zum Beispiel, oder nicht? Ja, ich glaube, das war allen Künstlern ein bisschen anders. Ich bin Malerin und im Atelier sieht es manchmal ganz ordentlich aus. Also ab und zu räume ich da schon richtig auf. Aber es chaotisiert sich ziemlich schnell. Dann liegen schnell die Pinsel und die Farben durcheinander und ich laufe manchmal auch aus Versehen rückwärts durch Farbtöpfe, weil ich sie vergessen habe. Aber der Raum ist auch so angelegt, dass die ruhig mal umfallen dürfen. Kreatives Chaos ist sprichwörtlich. Das Atelier von Skadi Engeln erfüllt diese Erwartungen. Kunst und Chaos als perfekte Symbiose? Die Malerin sieht da eher eine Dreiecksbeziehung, die erst durch die Ordnung die richtige Spannung bekommt. Jetzt beim Bildermalen ist es so, dass ich eigentlich das Chaos sortiere. Ich setze etwas im Bild, was mir später auch Hinweise gibt, wie es weitergeht. Und wenn es dann stoppt im Bild, im malerischen Prozess und ich nicht mehr weiter weiß, nicht alles verfestigt, dann muss ich neues Chaos schaffen, um daraus was Neues zu machen. Eigentlich ist es merkwürdig. Bei allem spontanen Inspirierten steckt hinter jedem Stück Musik eine mathematische Ordnung. Oder was sonst ist Harmonielehre? Das Paradoxe, dort, wo diese Ordnung radikal durchgezogen wird, klingt das Ergebnis eher irgendwie unordentlich. Das ist kein musikalisches Chaos, sondern eine der striktesten Ordnungen der Musikgeschichte. Die serielle Musik, eine Strömung, entstanden Mitte des 20. Jahrhunderts. An ihrem Anfang stand die Zwölftontechnik. Der Komponist Arnold Schönberg legte fest, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Tonhöhen auftauchen können und müssen. Die serielle Musik treibt diese Idee auf die Spitze, wie hier in Olivier Messiaens Mot de Valeur et d'Intensités. Sie legt solche Regeln für möglichst viele Faktoren an: die Tonlänge, die Lautstärke, die Klangfarbe. Ein ziemlich radikaler Ordnungsansatz. Die Künstlerin Skadi Engeln stellt fest, dass die beiden Lebenshälften, Ordnung und Chaos, bei ihr oft recht sauber getrennt sind. Ich brauche beides abwechselnd. Manchmal brauche ich auch die absolute Ordnung. Ich glaube, zu Hause bin ich sogar ein bisschen penibel. Ich putze, bevor ich in Urlaub fahre, damit, wenn ich wiederkomme, mich die Wohnung sauber empfängt. Das ist, glaube ich, recht ungewöhnlich. Und das würde mir auch keiner glauben, der mein Atelier sieht. Aber zu Hause, da muss irgendwie dann Ruhe sein. So. Und Chaos macht Unruhe und ist sehr lebendig. Und diese Lebendigkeit brauche ich im Atelier. Und ob nun Künstler oder nicht, wir brauchen beide Hälften. Die mit Ordnung und die ohne. Chaos ist auch manchmal wichtig, damit man lernt, im Chaos zurechtzukommen und aufzuräumen. Ordnung halte, liebe sie, das erspart dir Zeit und Mühe. Werf die Brille wieder rein. Lass die Ordnung Ordnung sein. Lieber etwas unscharf sehen und unbeschwert durchs Leben gehen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.